So, hallo Nachtschwimmer, hier geht's wieder ins Wochenende und hier ist euer lieber Charlie. Und Al, was ging heute in deinem Geschäft ab? Erzähl mal. Eine mittelalterliche Frau kommt in den Schuhladen und sie trägt einen Blütenhut. Na, so bin ich nicht ein niedliches 45-jähriges Mädchending. Und sie sucht für sich was Cooles für ein Crosby, Stills und Nash Wiedervereinigungskonzert. Oh nein. Also schlage ich ihr eine schöne recycelbare Papiertüte vor, die sie übers Gesicht stülpen kann. Naja, so rettet sie den Planeten auf zwei Arten. Also greift sie mich an. Aber als ich wie blind um mich schlage, habe ich sie wahrscheinlich in die Fressleiste getroffen. Und von jetzt an kaut die solche Bemerkungen zweimal, bevor sie rauslässt. Ja, da wunderst du dich, wenn du deinen Kunden verlierst, Al. 22.37 Uhr. Hallo, wer sich noch zugeschaltet hat. Hier geht's ins Wochenende. Nachtschwimmer, da war gerade in Meldungen ein Kampfhund. Mein Freund L hat auch einen Kampfhund, in Anführungszeichen. Und das ist die Frage, die Internetfrage. Wie heißt der Kampfhund von meinem Freund L Bundy? Ha? L. Was hast du uns da für ein Mist vor? Ja, das möchten wir wissen. www.charlie2000.de. Tragt's bitte ein. Es gibt eine Transnation. Da bin ich immer noch ein ganzen Palette voll. Zu gewinnen, eine Doppel-CD. 22.50 Uhr. Ganz neu. Techno Disco. Hat bisher nur einen Namen. So neu ist der Song. Hey Nachtschwärmer. Die doofe Witze-Ecke. Was ist der Unterschied zwischen einem Pullover, einem Fußball und einer 17-jährigen Blondine? Ganz einfach. Der Pullover, der wird gestrickt. Der Fußball, der wird gekickt. Und die 17-Jährige, die wird 18. Na, was hattet ihr gedacht? Ruhe, hier kommt Taucher. Störung und hier ihre Bestrafung. Charlie ist wieder auf Sendung. Oh, Charlie. Beschloss 1987, das Denken aufzugeben und sich ganz der Musik zu widmen. Läuft über Autobatterie. Eine Granate nach der anderen, ein Brett nach dem anderen hier. Hier die neue alte, kann man fast schon sagen, die kenne ich nämlich von KC. Natürlich, den Song kenne ich doch. Da gab es mal während der Techno-Zeit. Mir fällt bloß der Name nicht gerade ein. Hey! Wir haben 23:07 Uhr. Auch stark, hä? DJ Tiesto. Ah, oh, meine Leitungen glühen wieder. Jetzt bin ich gelandet in Villingen-Schwenningen, ja? Anna! Hi! Hallo, Leute! So, Anna, ich brauche jetzt von dir 500 Reden. Jo! Also, es wäre einmal Shania Twain, Jennifer Lopez, Texas, Petioso und Europe. Ja! Super! Absolute Spitze, danke! We'll be right back. 3 und 20.35 Uhr. Hey Nachtschwimmer! Die doofe Witze-Ecke. Tja, der Sturm Lothar hat ja viele in Not gebracht und da musste unter anderem auch Holzfäller gesucht, sind gesucht worden. Ein Deutsch ist das wieder. Da hat sich unter anderem eine Blondine gemeldet. Hat sich eine Motorsäge gekauft extra, mit der man 60 Bäume täglich fällen kann und durchschneiden kann, ja? Dann hat sie angefangen zu arbeiten. Völlig erschöpft kommt sie am Abend wieder zum Händler, um sich zu beschweren, weil sie nur 10 Bäume geschafft hat. Der Händler prüft das Gerät und wirft den Motor an. Fragt die Blondine erstaunt: Was ist denn das für ein Geräusch? Hat die ohne Motor gesägt? We'll be right back. 3 und 20.49 Uhr, wenige Sekunden. Cosmic Gate ist das. Damen und Herren, nicht, dass es jeder zum Handy greift. Das ist es nicht. Das ist ein Test. The Dark Side. realize there's nothing there but light. I need shadow, I need darkness to help me through the night. Das ist ein Song mal vom Ende vergangenen Jahres, aber der ist jetzt, glaube ich, erst richtig gekommen. Hypertrax, The Dark Side. The Dark Side. Okay, Gewinnspiel ist fällig, das nächste. Nebenbei stresst mich der Schuhverkäufer so derart. Ja, weiß ich schon wieder. So, jetzt wissen wir, dass dieser nicht nur blöd ist, sondern auch keinen Musikgeschmack hat. Danke. So, wir haben 0:37 Uhr. Jetzt müssen wir ein bisschen mehr Action machen. Hier ist nämlich Welle Wahnsinn. Hier ist Welle Wahnsinn. Interpret, mach mal lauter. Und die Gruppe nennt sich Laut-Sprecher. Ja, ich bin immer noch am Üben hier mit dem sächsischen Nügelstern, nehmen wir mal so. Aber kommt nachher gleich die erste Anekdote. Für die Sachsen aus Anlass des Jubiläums der Wahl des Volkskammers. Die heimliche Lust auf Ekstase, Freitag bei. Oh, jetzt gebe ich Gas. We'll be right back. lass die Finger da weg. Was machst du hier? Das kannst du wohl nicht, oder? Ich muss hier nachschauen, Erl, du hast hier an der Technik was rumgemacht. Wie der Mann auf dem Klo zu dem anderen, der draußen wartete, sagte, gib mir Zeit, Baby. Nein, ich hab keine Zeit. Da kommt keine Freude auf. Der mächtige Bandi hat zugeschlagen. Der mächtige Bandi fliegt gleich raus. I'm gonna take you Schon okay, aber ich mag es lieber, wenn sie tot sind. Ça me fait rêver d'en faire des rimes qui nous font vibrer. Schon mal, anscheinend haben wir ja in unserem weiten Radioland Besuch aus der Oster-DDR, nicht? Und die grüßen wir alle. Und da habe ich ja vorher mal, ich habe jetzt mal ein bisschen geübt. Ich hoffe, es klappt. Also, folgender Fall hatte sich zugetragen. Nach dem Fall der Mauer konnten endlich hier die Westdeutschen ihre ostdeutschen Verwandten besuchen. Und da war ein Kasper, ein echter, also ein Badenser, ne? Und der hat endlich seine Verwandtschaft in Leipzig besuchen können. Also fuhr er rüber nach Leipzig und hat sich da nach seiner Verwandtschaft durchgefragt. Die Krux war, das gibt's ja wirklich, wenn man im Telefon guckt, er heißt Ficker mit dem Nachnamen. Das kann ja wirklich vorkommen. Also gut, dann lauft er rum in Leipzig und fragt, das war übrigens ein Metzger da drüben, seine Verwandtschaft. Hallo, können Sie mir sagen, wo wohnt hier der Metzger Ficker? Kein Mensch hat's gewusst, er war ganz verzweifelt. Und da haben sie ihn auch nicht richtig verstanden mit seinem badischen Dialekt. Da hat er sich ein bisschen sächsisch angewöhnt. Dann kommt er wieder an der Ecke hin und fragt, nö, können Sie mir sagen, wir wollten hier den Metzger Ficker. Dann sagte ein Sachse, der es gut mit ihm gemeint hat, gut, Sir, pass mal auf. Das heißt nicht Metzger, das heißt Schlechter. Das Köpfchen schlachten, nein, verpippschen mal. Okay, ging er weiter, ging die nächste Straße rum, kam ein altes Mütterchen um die Ecke mit dem Gehstock. Hat er sich ganz arg angestrengt, fragt er, na gutste Frau, können Sie auch sagen, wir wollten hier den schlechter Ficker. Die Frau überlegt, schlechter Ficker, schlechter Ficker. Nee, wir wollen kein schlechter Ficker, wir bimbern alle gut. Oh nein, das ist zu viel. Der Schuhverkäufer stänkert wieder rum. Ali, du bist eine echte Dumpfbacke. Jetzt erst hat's gezündet bei ihm, hä? Spätzünder, würde ich sagen. Komm, Erl. Hast es jetzt an... Mama mia. Erl. Shut up. Ruhe. Schuhverkäufer. Schuhverkäufer, du gehst am Rand eines Verweises. Charlie, wenn du weiter so frech bist, dann wird hier gleich der Bandi-Kampfruf erscheinen. Nein, jetzt auch nicht. Bandi! Von BBE. 7 Days on One Week. Der ist ja schon ein bisschen älter, aber. Oh. So, jetzt sage ich Hallo zu der Romana aus Altlusheim. Ja, hallo. Romana, eine Frage. So, die Deutsche Welle. War das so deine Zeit ein bisschen? Jawohl. Dann wollen wir es hören jetzt. Falco? Ja. Nena? Ja. Trio? Ja. Markus? Ja. Geier Sturzflug? Ja. Spider Murphy Gang? Oh. Super! Ramona hat gewonnen! Nein, Ramona, also. Du bist mir jetzt nicht böse, ja? Nö. Okay. Ladies and gentlemen, Gewinner! Der Sachse würde sagen, jetzt haben wir halt vertan. countdown has begun. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Are you ready? DJ 2000. Aber hat nichts mit mir zu tun. Wie kann der sich 2000 nennen? Aber es ist fast schon eine Stunde ruhig. Was ist da los? Du warst toll, ja. Al. Oh nein. Lass mich in Ruhe. Ach, komm schon, Al. Weißt du, ich glaube echt, ganz echt, dass wenn du ein bisschen üben würdest, du richtig gut werden könntest im Sex. Oh Gott. Du brauchst dich nicht auf den Kopf zu schlagen. Das lässt mich vergessen, was der Rest meines Körpers durchmachen muss. Ja, aber ich kann dir versichern, es ist nicht viel, was er durchmacht. Ach komm, Erl, du bist so verheiratet, ha? Ja, ständig. Kommt sie mir, Erl, ich bin hungrig, Erl, ich bin geil. Warum sagt nicht mal jemand zu mir, Erl, wach auf, ich bin Cindy Crawford, ich bin hungrig und geil. Das wirst du nicht erleben. Asita, 1:53 Uhr. Nochmal, Asita. Ich wollte es mit dem Mokoda sagen, da ging nichts. Nochmal. Asita. Aha. So, jetzt bin ich am Kaiserstuhl. Und zwar, wo ist mein Zettel? Bei wem? Mein Zettel ist weg. Bei Marco. Marco am Kaiserstuhl. Iringen, ja? Jawohl. Da gibt's auch Wein, ja? Richtig. Badische Weinstraße. Super. So, jetzt brauche ich von dir 5 Interpreten. Queen. Ja. Uriah Heep. Genau. ABBA. Ja. Opus. Ja. Und Down Low. Das war wieder zu leicht. Super. Ein Mann wie eine Naturgewalt. Furchtlos. Schlangen. Gnadenlos. Kopflos. Los. Halt. So, danke fürs Mitmachen beim Gewinnspiel. Maßlos drauf. Willkommen zum Desaster. Das hört sich ja direkt nach Katastrophenmusik an. Nein, bei der Musik kriege ich Bauchschmerzen. Kontext heißt der Song. 1.58 Uhr, das war's dann fast schon wieder mit eurem lieben Charlie 2000. Pat Bundy, er war ja auf der Pirsch. Na, Erfolg? Absolute Fehlanzeige. Wunder mich nicht. Schuhverkäufer, komm, verabschied dich mal. Ich warte jetzt schon seit Stunden und hör mir das Gedudel an, das ihr auf die Menschheit loslasst. Oh, Earl, der stänkert halt immer wieder rum. Da kann ich machen, was ich will. Al, du hast jetzt eine Aufgabe, ja? Erzähl. Ich muss jetzt mit der roten Plage schlafen. Und nächsten Freitag gibt's Power, dass es kracht. Gleich geht's weiter. Oh, bitte nicht. Das grenzt ja fast an Bestrafung. Gibt es hier vielleicht einen Arzt? Wie gibt's?